1. David bit tet jawe, sang gebet und flehen zu erhoren, in dem sich auf Gott's Truhe und gerechtig keep beraft. 2. Sol seinen diener jedoch nicht rich ten, da kein lebendiger mensch vor Gott gerecht ist. 3. Der Feind hat in verfolgten sein Leben zu Boden getreten, wo dich in tief finsternis geriet, vergleichbar mit den Toten der Vorzeit. For, infolgedessen ist sein Geist in ihm versart, und sein Herz erstarrt in seinem Inneren. 5. Erinnert sich an vergangene Tage, denkt über altaten Gott's Nacken und betrachtet die Werk seiner Hand. 6. Breitet sein Hand zu Gott aus, den sein Seel sent sich nach ihm, Anlik y ders land nak was elext. 7. Lebit tet jawe dringend im erhorung, da sein geist schmarkt it. Flet got moj sein angesicht nicht vor im verbergen, damit er nicht den gleich, die ins grab hin abstigen. 8. Wunscht, am morgen gott's nade zu erfahren, da auf in vertraut. Zudem bit tet a darum, den richtigen weg gesait zu bekommen, weil er sein seal zu got erhebt. 9. Jawe solin von seinen feinden eretten, den wartet auf sein hilf. 10. Bittet darum, nach Gott's Waldfallen handeln zu lernen, da Gott sein Herr ist, wünscht, das Gott's Guttergeist in auf einem geraden Weg führt. 11. Seins Namens willen soll Jawe in Leben erhalten und sein Seel Kraft seiner gerechtig keet aus der not befreien. 12. Des Weiteren soll Gott durch sein Nade sein Feinde und all, die in Bedrängen, Vernichten, da er sein Diener ist.